Es war am 28. April 1910. Es war ein trüber, regnerischer Tag. Der Abend war früh hereingebrochen. Die Gaslaternen schwelten traurig. Es war nicht das große, leuchtende Petersburg, durch dessen Straßen ich ging. Es war eine Versammlung von steinernen Höhlen, hinter denen Menschen leben mussten. Denn auf der Straße war niemand zu sehen. Aus einer Kneipe drangen ein paar Stimmen. Betrunkene. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber die Melodie verstand ich. Sie erzählte von etwas Unendlichem, für das es keine Worte gibt. Von der Armut, von der Verlorenheit, von den Wundern, die nie sein werden. Vielleicht ist es gut, dass sie singen. Sonst würden sie fühlen, wie umsonst es ist, das Trinken. Bruderherz, was wanderst du hier durch diese Straßen? Es ist kein gutes Wetter zum Wandern. Lass uns einen Tee trinken oder einen Wodka. Vor mir stand ein alter Mann. Seine Augen waren gläsern und es fiel seinen Lippen schwer, Worte zu formen. Ich war so überrascht durch sein plötzliches Erscheinen, dass ich sagte, ich will zu Olejnow. So. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das war natürlich falsch. Olejnow, das war mein Geheimnis. Niemand durfte wissen, wohin ich am 28. April 1910 um 5 Uhr nachmittags ging. Und nun wusste es der Alte da. Oh, dann bist du ein vornehmer Herr, Bruderherz, ne? Bist Offizier oder Beamter, treibst die Steuern ein oder stehst hinter einem Pult und schreibst Zahlen und ein anderer muss die Zahlen dann eintreiben, nicht? Ich bin kein Beamter und ich bin kein Offizier. Was willst du denn bei Olejnow? Nichts. Gar nichts. Bruderherz, dann wollen wir Wodka trinken gehen. Willst du einem alten Mann das Glück verwehren, einen Wodka zu trinken? Trink deinen Wodka, Alter. Willst du dir selbst das Glück nehmen, einen alten Mann zum Wodka einzuladen, Bruderherz? Komm, Brüderchen, lass mich gehen. Ich habe keine Zeit. Wer zu Olejnow will, hat Zeit. Viel Zeit. Was will der Mensch von mir? Wenn er nicht so sehr nach Schnaps stinken würde, müsste ich ihn für einen Beamten der Ochrana halten. Ich habe keine Zeit. Ich muss gehen. Ich habe keine Zeit. Also doch ein Offizier. Gott geleit euch, guter Herr. Gott geleit euch. Ich beschleunigte meine Schritte. Nun war die Straße wieder einsam. Wie vorhin. Nachdem ich etwa 10 Minuten gegangen war, stand ich vor Olejnow. Es war ein vornehmes Restaurant. Und die Gäste, die hier verkehrten, hatten die Armut nie kennengelernt. Aber sie waren genauso betrunken wie die Bettler in den Kneipen. Und sangen die gleichen Lieder vor sich hin. Die Offiziere und die hohen Staatsbeamten, wie die Fuhrknechte und die Fabrikarbeiter. Ich öffnete die Tür. Sie werden bereits erwartet. Der Kellner Feodor, mit dem wir seit 2 Jahren zusammenarbeiten, führte mich durch den Raum, öffnete hinten eine versteckte Tür und sagte... In der 2. Etage. Danke. Vergessen Sie nicht das Zeichen. Ein unbezahlbarer Mann, dieser Feodor. Läuft herum wie eine Maske, verbeugt sich vor jedem Rubel und hat doch ein Herz. Ein revolutionäres Herz. Ein unbezahlbarer Mann. Ah, Genosse Andreev, freue mich, dass Sie hier sind. Nehmen Sie Platz, Genosse. Ich setzte mich Pekow gegenüber, auf einen wackeligen Stuhl und sah ihn erwartungsvoll an. Er zündete sich eine Zigarette an und stach mich mit seinen kalten, wasserblauen Augen. Pekow. Ja, das war wirklich ein Mann, ein großer Mann. Der hatte nicht nur das Herz, sondern auch den Kopf eines Revolutionärs. Entschuldigen Sie, Genosse Pekow, dass ich mich verspätet habe. Es ist nicht zu spät, Genosse. Sie haben einen Auftrag für mich. Die Sache der sozialistischen Revolution steht gut. In der Geschützfabrik Osajavka sind die Arbeiter in Streik getreten. Die Polizei hat nicht gewagt zu schießen. In Moskau wurden 2 höhere Offiziere der Ochrana erschossen. Man hat die Nachforschungen eingestellt. Wir wissen, dass man die Täter nicht suchen wird. Man beginnt zu fürchten. Die Furcht ist ein besserer Bundesgenosse als eine Kompanie Soldaten. Sie verstehen, Genosse? Ich verstehe, Genosse Peckhoff. Nun, es ist unsere Aufgabe, die Nachgiebigkeit des Gegners mit der Unerbittlichkeit unserer Idee zu beantworten. Der Genosse Vlassow hat einen Tag, nachdem der Polizeirichter von Ostrow ihn von der Anklage des Landesverrats freigesprochen hatte, den gleichen Richter... Wir verstehen uns, Genosse. Nun, es ist Sitte geworden, dass sich die Staatsbeamten mit einer Schwadron von Geheimpolizisten umgeben. Aber wir kennen die Gesichter der Ochraner. Zur Sache, Genosse. Das Komitee hat einen Auftrag. Einen Auftrag, der Mut und Gewandtheit verlangt. Sie haben studiert? Ja. Alte Sprachen. Das Komitee vertraut Ihnen, Genosse Andrejew. Das Komitee erwartet von Ihnen eine ähnliche Tat wie in Riga vor einem Jahr. Die näheren Umstände und Möglichkeiten zur Liquidierung dieses... lesen Sie zuerst einmal durch und sagen Sie mir dann, ob Sie wollen oder nicht. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Genosse. Sie haben den Brief des Komitees noch nicht gelesen. Es geht um die sozialistische Revolution. Ah? Es geht um die Sache der Gerechtigkeit, es geht um unsere Sache. Danke Ihnen, Genosse. Besprechen wir jetzt die näheren Einzelheiten. Sie fahren morgen früh mit dem Zug. Fünfter Mai. Morgen ist es eine Woche her, dass ich in Kremskoje angekommen bin. Es war alles so lächerlich einfach. Alle mögen Sie mich hier. Alle finden Sie mich sympathisch. Selbst der Gouverneur, dem man immer nachsagte, dass er aus nichts anderem, also aus Argwohn und Misstrauen bestünde, ist freundlich und ich werde sicherlich auch sein Vertrauen erringen. Eigentlich versteht er es nicht, warum ich hier bin und sein Leben bewachen soll, denn er ist ein furchtloser Mann. Und wenn seine Frau Lusinia nicht gewesen wäre, hätte der Brief Peckhoffs, in dem er dem Gouverneur einige Gramm Blei androhte, kaum eine solche Wirkung gehabt. Aber Lusinia ist eine ängstliche Frau. Ja, und außerdem liebt sie ihren Mann. Ich bin sehr froh, Andrejew, dass Sie hier sind. Was glauben Sie, was es mich für Mühe gekostet hat, meinen Mann davon zu überzeugen, dass sein Leben bedroht ist? Ja, das glaube ich Ihnen gerne, gnädige Frau. Wir alle schätzen Ihren Gatten als einen Mann von politischem und persönlichem Mut. Glauben Sie mir, wenn sich nicht sein altes Nervenleiden wieder gemeldet hätte... Ach, der Herr Gouverneur ist krank? Er spricht nie darüber, aber ich sehe es ihm an. Sein rechter Arm ist wie gelähmt und er ist unfähig, auch nur eine Zeile zu schreiben. Und so bewundere ich natürlich umso mehr die Tatkraft Ihres Gatten, dass er bisher seine Dienste ohne einen Sekretär so aufs Vortrefflichste versehen konnte. Wenn ich ihm gesagt hätte, Jegor, du musst dir einen Mann einstellen, der dein Leben bewachen soll, du bist bedroht... Ich versichere Ihnen, Andrejew, er hätte mich ausgelacht. Aber so waren die Nervenschmerzen im Arm da und ich konnte ihn davon überzeugen, einen Sekretär anzustellen. Und schließlich war er dann auch auf meine Bitte hin bereit, dass dieser Sekretär sein Leben bewache. Bitte, Andrejew, geben Sie sorgfältig auf ihn Acht. Jegor ist manchmal unvorsichtig wie ein Kind. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass er Feinde haben könnte. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Herr Gouverneur irgendwelche persönlichen Feinde zu fürchten genötigt ist. Nein, nein, es sind die politischen. Und die Zeiten sind ja so unsicher. Und wer sollte denn aus mir und den Kindern werden, wenn ein Unglück geschehe? Gnädige Frau, ich werde mich glücklich schätzen, wenn ich Ihnen diese Sorge nehmen kann. Andrejew, unter uns gesagt, ich habe schon jetzt das Gefühl, dass es sehr gut ist, Sie hier zu wissen. Ich werde mich bemühen, Ihre Gefühle nicht zu enttäuschen. Und eben, da ich noch mit seiner Frau sprach, kam der Gouverneur selbst hinzu und war so fröhlich und offen, dass ich mich einen Augenblick lang schämte, so viel Umstände gemacht zu haben, um diesen Mann zu töten. Andrejew, lassen Sie sich von meiner Frau keine Gespenstergeschichten erzählen. Sie glaubt nämlich daran. Wenn der Vorhang sich bewegt, muss bei ihr gleich ein Revolutionär dahinter stehen. Und wenn der Schrank knarrt, dann hört sie gleich das Entsichern eines Revolvers. Jego, du übertreibst. Also, Herr Sekretarius, wann wollen Sie nun anfangen, mein Leben zu bewachen? Ich bin bereits dabei, Herr Gouverneur. Wenn es nicht mehr stört als bisher, dann wollen wir es ruhig ertragen. Aber eines sage ich Ihnen, Andrejew. Am Tage bin ich ja damit einverstanden, mich Ihrer Leibwache anzuvertrauen. Aber nachts stehe ich unter dem alleinigen Schutz meiner Frau. Jäger. Ja, und wir lachten. Und der Gouverneur sagte, dass er doch sehr froh wäre, dass es nun bald Sommer würde, denn dann kämen die Menschen auf bessere Gedanken. Und auch wohl die Revolutionäre würden ihr Schießeisen vergessen. Dann fasste er meinen Arm und führte mich durch den Garten, um mir zu zeigen, wie der Frühling langsam durch die graue Erde breche. Ja, und da ist der Sohn Velja. Ein hübscher, drolliger Junge, studiert Jurisprudenz, will einmal die diplomatische Laufbahn einschlagen. Er ist freundlich, verspielt und harmlos. Und da sind Jessica und Katja, die beiden Töchter, die ihre Mutter albern finden, weil sie so furchtsam ist, und ihren Vater lieben, weil alle Menschen Angst vor ihm haben und er dennoch so freundlich zu ihnen ist. Ja, sie sind alle so harmlos wie Kanarienvögel. Ich komme mir irgendwo komisch vor. Ich könnte lachen bei dem Gedanken, dass die Maschine der sozialen Revolution einen Augenblick innehalten muss, um sie aus dem Weg zu räumen. Die große, mächtige Revolution und diese kleinen, harmlosen Menschen. Aber die Harmlosigkeit ist in dieser Welt gefährlich, wenn sie Macht besetzt. Mai. Ich werde mein Ziel erreichen. Es ist ein kleines, ein kindisches Ziel und es gehört wahrhaftig nicht viel dazu, einen alten, vertrauensseligen Mann umzubringen. Aber was wäre damit erreicht? Ein Mord mehr auf das Konto der Revolution. Es ist nicht gut für die große Sache, wenn ihr der Ruf vorangeht, der Mord sei ihre geheime Waffe. Natürlich hätte ich den Gouverneur längst ermorden können. Ich bin oft mit ihm allein gewesen, im Haus, wie im Garten und im Wald. Aber es wäre unrichtig gewesen. Ich bin zwar sehr geschätzt, ja fast geliebt von der ganzen Familie, aber immerhin noch ein Fremder, und plötzlich könnte sich ein Argwohn gegen mich erheben. In ein paar Wochen wird das nicht mehr möglich sein. Neulich habe ich ihn gesehen, als er schlief. Und ich betrachtete den Teil seines Gesichtes, der mir zugewendet war. Die breiten, schwarzen Brauen, die streng gebogene Nase, der harte Mund, ja, aber der dennoch etwas Weiches, etwas Verlorenes hat. Ja, wie ein Tier, ein wundervolles, edles Tier, so lag er da. Indem ich ihn betrachtete, dachte ich, wie viel lieber ich diesen Kopf meinen Gedanken, meinen Absichten zugänglich machen, als ihn mit einer Kugel zerstören möchte. Ja, wenn es mir glückte, ihn zu beherrschen, ihn zu beeinflussen, ja, so könnte ich den Mord umgehen, aber der Mann ist stolz. Er würde eher sterben, als in den Gedanken eines anderen Menschen hineinzudenken. Und deswegen muss er sterben. Neulich sprach ich mit Velja. Ganz zufällig waren wir im Garten zusammengetroffen. Und ich muss zugeben, ich war entsetzt zu hören, wie der Sohn seinen Vater verachtet. Andrejew, ich bewundere Sie. Ich bewundere Sie aufrichtig, wie Sie es mit ihm aushalten. Sie sind seit langem der erste Mensch in Kremskoje, mit dem man ein vernünftiges Wort sprechen kann. Was ist Ihnen, Velja? Sie sind erregt. Vielleicht wissen Sie es noch nicht. Mein Vater hat die Universität schließen lassen, obwohl er weiß, dass ich Jurisprudenz studiere. Er bringt mich um meine Karriere, seinen eigenen Sohn. Und alles, weil er behauptet, die Universität sei die Brutstätte der Revolution. Ihr Herr Vater wird gute Gründe haben, die Universität zu schließen. Er versteht nicht, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Er versteht nicht, dass wir im 20. Jahrhundert leben. Ich bewundere Sie aufrichtig, Andrejew, dass Sie bisher mit ihm zusammenarbeiten können, ohne für einen Augenblick den Wunsch zu fühlen, diesen Mann zu ermorden. Ich an Ihrer Stelle könnte das nicht. Aber Velja, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich doch. Die Universität wird nicht für ewige Zeiten geschlossen sein. Oh, ich verachte meinen Vater. Er liebt Sie, Velja. Seine Liebe ist nichts als Sentimentalität. Es gehört sich nun einmal so, seine Kinder zu lieben. Wie es sich gehört, an den lieben Gott zu glauben, so gehört es sich, ein guter Vater und ein treuer Gatte zu sein. Andrejew, ich sage Ihnen, all die guten Eigenschaften meines Vaters entspringen nicht wirklich einer Neigung des Herzens, sondern sind nur Konvention, Sitte, eben weil es sich so gehört. Mein Vater soll sich nicht wundern, wenn eines Tages der Sohn des Gouverneurs in den Reihen der Revolutionäre zu finden ist. Mein Gott, wenn die Revolutionäre wüssten, wie lächerlich der allmächtige Gouverneur im Grunde ist. Er macht immer ein so wichtiges und bedeutendes Gesicht, als ob er ganz allein der Staat wäre. Und ist in Wirklichkeit ein ungezogenes Kind. Velja, ich glaube, es ist unpassend, so über Ihren Herrn Vater zu sprechen. Er ist grausam wie ein Kind, ohne jeden Gedanken wie ein Kind. Mich soll es nicht wundern, wenn in diesem Haus mal ein Unglück passiert. Ah, Velja. Hast du dir deinen Kummer von der Seele geredet? Er ist so ein eifriger Student, Andrejew, dass er seinen Vater ermorden könnte, nur weil er ihm für einige Wochen die Möglichkeit genommen hat, seinen Kopf mit Paragraphen und Gesetzen zu füllen. Es wird ein schöner Sommer werden. Und ich werde in diesem Sommer eingesperrt sein wie ein Tier in einem Käfig. Wenn du einmal so alt bist wie ich, Velja, dann wirst auch du den Sommer lieben. Man kann den Sommer nur dann wirklich erleben, wenn man fühlt, es kann der letzte Sommer sein. Diese Worte sagte er so ernst, dass ich einen Augenblick unmerklich zusammenzuckte. Wem galten diese Worte? Ja, hießen sie nicht, ich weiß, dass der Mörder schon neben mir steht? Hießen sie nicht, Andrejew, ich weiß, was du vorhast, du bist durchschaut? Aber gleich darauf war er wieder freundlich und bat mich, in sein Arbeitszimmer zu kommen. Er habe noch einige Briefe zu schreiben. Wenn ich ehrlich bin, Andrejew, muss ich gestehen, dass es mich freut, mit welchem Eifer Velja sein Studium betreibt. Er ist ein mutiger junger Mann. Und er hat sogar den Mut, selbst seinem Vater zu widersprechen. Mut ist eine Gabe, die ich an jungen Menschen schätze. Aber ist es nicht auch eine gefährliche Gabe? Lassen Sie doch ruhig an der Ordnung rütteln, Andrejew. Dabei spüren Sie Ihre eigenen Kräfte. Die Ordnung werden Sie nie zerbrechen. Die ist stärker als Sie. Glauben Sie nicht, Herr Gouverneur, dass die Ordnung von Menschen geschaffen ist und wenn sich die Menschen ändern, sich auch die Ordnung ändern muss? Die Ordnung hat ein solches Maß von Vollkommenheit erreicht. Da gibt es nicht viel mehr zu ändern. Wir haben arm und reich, gut und böse und das Gesetz wacht über den Gang dieser Ordnung. Und die Revolutionäre, Herr Gouverneur? Sehen Sie, Andrejew, Revolution ist eine Art Krankheit. Da fangen die vernünftigsten Menschen plötzlich an zu schreien. Das Gute muss böse sein und das Böse gut und unten muss oben sein und alles soll auf den Kopf gestellt werden. Die Revolutionäre sagen, die Ordnung sei krank. Denken Sie bitte an die Insassen einer Irrenanstalt. Sie sind alle bereit, einen Eid zu schwören, ihre Ärzte seien geisteskrank. Ich weiß, ihr jungen Leute habt alle eine geheime Liebe für diese Hitzköpfe, die da in Petersburg und in Moskau sich die Köpfe heiß reden, um eine neue Ordnung aufzustellen. Es wird nicht nur geredet, Herr Gouverneur. Ja, es wird auch geschossen und es wird gemordet. Und das ist das Gefährliche an der Krankheit, die große Teile unseres Volkes befallen hat. Aber wo das Verbrechen beginnt, Andrejew, da hört jedes Verständnis auf. Da haben die Vertreter der Ordnung die Aufgabe, hart und unbarmherzig zu sein. Denn die Ordnung kann und darf nicht fallen. Die Ordnung ist von Gott. Kommen Sie, ich will dem Rektor der Universität ein paar Zeilen schreiben. Bitte. In Gremskoje, den 15. Mai. Lieber Konstantin, es tut mir aufrichtig leid, dich nicht früher in Kenntnis gesetzt zu haben. Mai. Nun bin ich einen Monat hier. Beinahe hätte ich eine Unvorsichtigkeit begangen. Und an allem war Peckoff schuld. Wie ungeduldig muss dieser Mann sein, dass er so unvorsichtig war, mir einen Brief zu schreiben. Ja, doch er hat ja Recht. Es muss etwas geschehen. Ich mache mich ja lächerlich. 4 Wochen Zeit zu gebrauchen, um einen alten Gouverneur zu erledigen. Bei Tage werde ich kaum Gelegenheit finden. Das heißt, keine für mich günstige. Nachts könnte ich ihn und seine Frau mit Äther betäuben, ihn durch einen Stich ins Herz töten und mich ungesehen wieder zu Bett legen. Kein besonderes Verdachtsmoment würde auf mich hinweisen. Am Tage können unvorhergesehene Störungen dazwischen kommen. Nachts liegen bestimmte, übersichtliche Umstände vor. Die Ausführbarkeit des Planes hängt mehr oder weniger von dem leisen Schlaf des Gouverneurs und seiner Frau ab. Gestern beschloss ich, mir Gewissheit über diese Frage zu verschaffen. Ich warf einen Mantel über und schlich mich nach ihrem Schlafzimmer. Kaum hatte ich die Klinke der Tür berührt. Andreje! Mein Herz krampfte sich zusammen. Leise ging ich einige Schritte zurück, trat dann laut auf, als ob ich eben jetzt aus meinem Zimmer käme. Ja, bitte, gnädige Frau! Andrejew, haben Sie gehört? Es war jemand an der Tür. Ja, natürlich, ich habe es gehört, ich bin deswegen hier. Mein Gott, Andrejew, ich danke Ihnen. Mein Mann ist in Gefahr. Es ist jemand im Hause. Ich warf einen Blick auf das Bett des Gouverneurs. Der schien von dem ganzen Vorfall nichts bemerkt zu haben, denn er schlief ruhig. Und auf seinen Lippen lag ein fast spöttisches Lächeln. Lassen Sie das Haus untersuchen, Andrejew. Es wird der Kutscher Wladimir gewesen sein, gnädige Frau. Ich sah ihn bereits heute Nachmittag in einem Zustand, den man nur als betrunken bezeichnen kann. Sprechen Sie mit ihm. Fragen Sie ihn aus. Wie oft hat mein Mann ihm nicht schon verboten, Wodka zu trinken? Ich ging in die Kammer des Kutschers. Wladimir lag angekleidet auf seinem Bett. Was machst du da? Wladimir! Der Herr Andrejew. Oh, du hast getrunken. Wodka. Was wolltest du im Zimmer des Gouverneurs? Bei unserem großen Väterchen sah, ich liege hier seit zwei Stunden im Bett. Ich frage dich, was du beim Gouverneur wolltest. Ich bin betrunken. Und dann redete ich dem guten alten Wladimir ein, dass er, während er glaubte, hier im Bett zu liegen, im Haus herumgegangen sei. Und der Gute begann sogar es zu glauben. Ich habe es der gnädigen Frau berichtet und die gnädige Frau war ungehalten und wollte ihren Mann wecken, damit er Wladimir strafe. Mitten in der Nacht. Doch ich habe sie beruhigt. Und ich konnte wieder hinaufgehen in mein Zimmer. Es war ein gefährlicher Augenblick. Und ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn sie gerufen hätte: Andrejew, bist du ein Mörder? Ja. Ja. Hätte ich sagen müssen. Um den alten Wladimir tut es mir leid. Doch ich weiß nun, dass der Gouverneur tief und fest schläft. Doch ich weiß auch, dass ich es so nicht machen kann. Juni. Es ist nicht viel geschehen in den letzten Tagen. Ich bin keinen Schritt weitergekommen. Mein Gott, was wird Pekko von mir denken? Aber ich empfinde so etwas wie Achtung vor dem Gouverneur. Ich weiß längst, dass ich auf diesen Mann keinen Einfluss gewinnen kann. Vielleicht täuschen kann ich ihn, ja, das ist alles. Er ist etwas in sich Vollendetes, etwas aus einem Guss. Gut, er ist unzugänglich, aber das gefällt mir. Er ist unbestechlich. Er kämpft für eine Sache, die er für gut hält. Er weiß nicht, dass die Ordnung morsch ist, für die er seine ganze Kraft einsetzt. Wenn er mir misstrauen würde, ich hätte ihn schon längst getötet. Aber er vertraut mir. Und dieses kindische, dumme Vertrauen lässt mich immer wieder zittern, lässt mich immer wieder hoffen, es könne auch einen anderen Weg geben. Neulich kam er zu mir und sagte: Andrejew, ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Der Mann ist nicht verloren. Er denkt über Worte nach, die ein anderer ihm sagt. Sie haben recht. Unsere Regierung macht Fehler. Eine Regierung besteht aus Menschen und es gibt keine fehlerlosen Menschen. Ich bin glücklich, Herr Gouverneur. Ich bin glücklich, dass Sie so zu mir sprechen. Was ist Ihnen denn, Andrejew? Ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie meine Gedanken der Betrachtung wert fanden. Andrejew, ich muss Ihnen sagen, ich weiß längst, dass Sie ein Revolutionär sind, dass Sie ein Gegner meiner Lebensordnung sind. aber ich schätze Sie. Wenn alle Revolutionäre so wären wie Sie, glauben Sie mir, ich brächte Verständnis auf für diese seltsame Zeit. Herr Gouverneur, Sie sagten eben selbst, dass die Regierung nicht ohne Fehler ist. Das gibt den Revolutionären nicht das Recht zu verbrechen. Da war er wieder. Dieser harte Ton in seiner Stimme, der mich an die Aufgabe meines Hierseins mahnte. Hast du es ihm schon erzählt? Was, Lucinia? Katja hat sich so gefreut, es Andrejew zu erzählen. Sie ist gespannt, was er für Augen machen wird. Nein, wir haben uns nur über Politik unterhalten. Wieso kann es Katja Freude machen, mich zu überraschen? Katja, komm doch einmal hierher. Andrejew hat noch keine Ahnung. Wovon, gnädige Frau? Ich dachte, du hättest es ihm schon erzählt, Papa. Nein, nein, Katja, ich hätte es wirklich vergessen. Siehst du, wenn du es nicht vergessen hättest, dann hättest du es aber erzählt. Ja. Andrejew, mögen Sie Sport? Ja, das kommt ganz darauf an. Ich meine, Sport mit Geschwindigkeit. Wieso kannst du Andrejew fragen, ob er den Sport liebt? Wenn ich mir ein Automobil gekauft habe, dann fahre ich es auch selbst. Ein Automobil? Ach, jetzt ist es ja schon heraus. Nun macht es mir keinen Spaß mehr. Wenn es Andrejew Freude macht, soll er den Wagen fahren. Du, Jäger, auf gar keinen Fall. Sonst werden wir einen Chauffeur in Dienst nehmen. Denk an deine Nervenschmerzen, Jäger. Ach was, das hat nichts zu sagen. Und außerdem denk daran, dass 2/3 aller Chauffeure durch Wahnsinn oder Selbstmord enden, infolge von Nervenzerrüttung. Ich werde das Auto lenken. Und sonst niemand. Ja, und am nächsten Tag fuhr ich die Familie in dem neuen Automobil spazieren. Es war ein schöner Tag. Der Sommer war aus der Erde gebrochen und der Boden dampfte und wir brausten darüber hinweg. Als wir an eine Kurve kamen, dachte ich daran, jetzt müsste man geradeaus fahren, immer weiter und dann gegen den Baum. Doch, ich bin sicher, jawohl, ich bin sicher, der Gouverneur wäre der einzig Überlebende gewesen. Wie schön ist dieses Russland. Dieses arme, gequälte Russland. Ich müsste an einen Abhang fahren und rechtzeitig herausspringen. Oh, es ist ein reiches Land und die Fruchtbarkeit dampft aus der Erde und doch sind die Menschen so arm. Man müsste den Wagen irgendwie in einen See fahren. Ich weiß, sie können alle nicht schwimmen. Aber was kann Katja dafür, dass sie die Tochter eines Gouverneurs ist? Und Lucinia, seine Frau. Nein, sowas ist kalter Mord. Und doch, wenn wir diesen Baum nur ein wenig streiften, die Räder würden sich um ihre Achse drehen und... Ich kann es nicht tun. Juni. Die Nervenschmerzen. Die Nervenschmerzen. Sein rechter Arm ist fast gelähmt. Er kann nicht einmal mehr die Briefe mit der rechten Hand unterschreiben. Ich weiß nicht, was mich dazu geführt hat, ihm vorzuschlagen, eine Schreibmaschine zu kaufen. Ja, was hatte eine Schreibmaschine mit meinem Plan zu tun oder mit seinem kranken Arm? Denn sicherlich kann er auch eine solche Maschine nur mühsam bedienen. Aber ich fühlte plötzlich, hier ist ein Weg. Und ich ging zu ihm und wollte ihm den Vorschlag machen. Aber ich traf ihn in einem erregten Gespräch mit Velja, sodass es mir nicht richtig schien, jetzt davon zu reden. Das sind reine Gewaltmethoden. Wenn ihr es nötig habt, mit diesen Mitteln gegen die Gerechtigkeit vorzugehen... Was erlaubst du ihr dir? Ihr glaubt, mit eurem Tode sei die Welt zu Ende. In meiner Jugend... Eure Welt ist zu Ende, sonst keine Welt. Es wird eine neue Welt kommen. Eine Welt der sozialen Gerechtigkeit, eine Welt der Ordnung. Eine Welt, in der das Kapital aufgehört... Du hast gut aufgepasst. Du hast das ABC des Landesverrats gut gelernt. Wenn alle Menschen so denken würden wie du, würde das Leben in einem Chaos enden. Alle Menschen, die noch halbwegs jung sind und vernünftig denken, so wie ich. Sprich mit Andrejew, er ist auch jung. Auch er hat revolutionäre Gedanken. Aber er weiß, dass eine Ordnung sein muss, weil sonst das Leben keinen Sinn mehr hat. Ich konnte diesen Auftritt nicht länger mit anhören und ging zu Katja. Sie saß unten im Salon und fantasierte auf dem Klavier. Natürlich hatte sie mich längst gesehen, aber sie tat so, als ob sie nichts bemerkt hätte. Ein romantisches Geschöpf. Dieses Mädchen. Zart und unschuldsvoll. Wie eine Blume. Und doch wird eines Tages irgendein Großgrundbesitzer kommen und sie in die Sklaverei führen. Es wird vorbei sein mit der romantischen Blume und sie wird die Menschen, die kleinen Menschen da unten, nicht mehr verstehen. Aber sie ist schön. Sie ist ganz ohne Zweifel. Lieben Sie auch Musik, Andrejew? Und ehe ich ihr antworten konnte? Ich finde Musik schön, weil man dabei träumen kann. Träumen Sie denn so gern? Ja. Sie nicht? Wir leben in einer Welt der Wirklichkeit. Und da gelten die Träume nichts. Wie vernünftig Sie sind, Andrejew. Papa hat auch gesagt, Sie seien der vernünftigste Revolutionär, dem er je begegnet sei. Wissen Sie eigentlich, dass Papa Sie gern hat? Er hat mir bereits einige Beweise seiner Gunst zukommen lassen. Mama mag Sie aber auch. Und Sie? Mögen Sie mich auch? Mein Gott, Andrejew! Das Komitee hat dich nach Kremskoje geschickt, um den Gouverneur zu töten. Und du stehst hier und hörst auf die Träume eines halbwüchsigen Mädchens. Andrejew, du hast eine Aufgabe. Du bist ein Rädchen in der großen Maschine der sozialen Revolution. Katja! Ich habe mir etwas ausgedacht, womit wir Ihrem Herrn Vater vielleicht eine Freude machen könnten. Was ist es? Ich erzählte ihr von der Schreibmaschine. Sie war begeistert, sprang auf, rannte zu ihrem Vater hin und auch dieser war vielleicht mehr durch die Freude seiner Tochter als durch eigene Meinung sofort davon überzeugt, dass er unbedingt eine Schreibmaschine haben müsse. Andrejew, Sie haben doch recht. Es kommt eine neue Zeit. Da haben die Menschen nun einige Jahrtausende alles schön brav mit der Hand geschrieben. Und auf einmal geht ihnen das zu langsam oder es gefällt ihnen nicht mehr. Und da erfinden sie eine Maschine, die ihnen das Schreiben abnimmt. Und wissen Sie, was das Komischste ist? Dass so ein alter Esel wie ich an solchen neumodischen Dingen wie Automobile und Schreibmaschinen sogar noch Gefallen findet. Ja, Papa, eine Schreibmaschine, das ist ein großartiger Sport. Ja, wo gibt's denn diese Maschinen, Andrejew? Ich kenne da in Petersburg eine Fabrik, die fertigt Schreibmaschinen und andere mechanische Dinge an. Juni. Vielleicht war ich feige. Vielleicht zu gefühlvoll. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie man es sieht. Aber die Schreibmaschine war ein guter Gedanke. Die Schreibmaschine ist eingetroffen. Ich habe dem Genossen Peckhoff geschrieben. Es handelt sich um die Einrichtung der Schreibmaschine. Sie kann explosiv wirken oder mit einem Revolverschuss geladen werden. Ich werde die Schreibmaschine demnächst unter dem Vorwand einer Reparatur Ihnen zuschicken. Sie müssen nur zusehen, dass wir über einen sicheren Angestellten der Bahn verfügen können. Und der Gouverneur sitzt stundenlang vor seiner Schreibmaschine, freut sich wie ein Kind, dass er die einzelnen Tasten herunterdrücken kann und dann die Buchstaben auf dem Papier erscheinen. Ja, ich lerne es schon. Ihr müsst nur Geduld mit mir haben. Das ist ja eigentlich ein teuflischer Apparat. Schreib mal Katja. Ja. Das kannst du schon richtig gut. Ja. Man kann es sogar lesen. Ja, das ist ja auch der Sinn dieses Apparates, mein Kind. Schreib mal schneller. Ja. Ü-Typer. Oh Gott, alles Blödsinn. Es ist erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln diese Menschen glücklich zu machen sind. Und das Furchtbare ist, dass ich für Stunden von diesem Glück angesteckt wurde. Und Peckhoff wartete. Ich hörte es aus seinen Nachrichten, wie misstrauisch ihn mein Zögern macht. Ich muss jetzt handeln. Morgen sollte der Prozess sein gegen die aufrührerischen Studenten. Der Anführer hieß Demodow Und die Mutter des Unglücklichen hatte bereits seit Tagen einen Bittbrief an den Gouverneur geschrieben. Und ich schrieb mit verstellter Schrift einen Drohbrief und legte ihn in das Schlafzimmer. Wenn Demodow und die übrigen Studenten nicht begnadigt werden, folgt ihnen der Gouverneur im Tode. Dieser Brief wirkte wie ein Explosivgeschoss. Lusinja verlor gänzlich die Fassung. Und auch ich zeigte mich erschüttert. Gnädige Frau, Sie werden verstehen, dass ich Sie nunmehr bitten muss, mich aus Ihren Diensten zu entlassen. Andrejew, ich bitte Sie, bleiben Sie bei uns. Sie sehen, in welcher Gefahr wir sind. Es ist mir nicht gelungen, den Schreiber dieses Briefes ausfindig zu machen. Noch den Weg, den dieser Brief in Ihr Zimmer genommen hat. Gnädige Frau, ich habe meine Aufgabe nicht erfüllt und ich bitte, aus den Diensten entlassen zu werden. Andrejew, ich bitte Sie auf den Knien. Bei allen Heiligen des Himmels, bleiben Sie bei uns. Beschützen Sie meinen Mann. Sie besitzen unser Vertrauen. Wem können wir denn noch Glauben schenken, wenn Sie nicht mehr hier sind? Lusinja, bitte steh auf. Auch ein solcher Brief wird mich nicht davon abhalten können, den Weg des Rechtes weiterzugehen. Andrejew, darf ich Sie bitten, mit mir in mein Arbeitszimmer zu kommen? Ich möchte der unglücklichen Mutter des Rebellen ein paar Zeilen des Trostes zukommen lassen. Schreiben Sie bitte. Gnädige Frau, hätte Ihr Sohn mich persönlich beleidigt oder angegriffen, so hätte es Ihrer Fürbitte nicht bedurft, damit ich seiner Jugend und seinem ungestümen Charakter die Kränkung unbedingt vergeben hätte. Unglücklicherweise ist es nicht die Privatperson, an die Sie sich wenden, sondern der Vertreter der Regierung. Als solcher kann ich nicht großmütig sein, denn den Staat angehend handelt es sich nicht um Gefühle, sondern um Nutzen und Notwendigkeit. Ich habe den jungen Mann, dessen Gesinnung mir bekannt war, zeitig gewarnt, sowohl in seinem wie im Interesse seiner unglücklichen Eltern. Damit, dass er meine Warnung unbeachtet ließ, erklärte er, die Folgen seiner Handlungsweise auf sich nehmen zu wollen. Ich traue ihm zu, dass er selbst weder um Gnade bittet, noch der Regierung aus ihrer Strenge einen Vorwurf machen wird. Ihnen zu sagen, gnädige Frau, wie sehr ich mit Ihnen empfinde, hätte ich vielleicht nur das Recht, wenn ich Ihre Bitte gewähren könnte. Erlauben Sie mir jedoch, Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen dankbar wäre, wenn Sie mir jemals Gelegenheit geben, Ihnen mein aufrichtiges und schmerzliches Mitgefühl durch die Tat zu beweisen. Ihr ergebener Jegor von Rasimkara. Jegor von Rasimkara, es ist zu spät für dich. Wir haben dich eingeholt, Jegor, und werden über dich hinweggehen. Juli. Es ist soweit. Das Netz ist gespannt. Und die Spinne wird zustoßen. Heute oder morgen. Ich lebe nun seit 14 Tagen allein mit dem Gouverneur in Kremskoje. Die Familie ist in Petersburg bei einer Tante. Die Schreibmaschine ist von der Reparatur zurück. Und wenn jemand auf das große J drückt, J wie Jegor, dann... Ich muss noch heute abfahren. Pekow hat mir nicht geschrieben, wie stark die Sprengwirkung ist. Ich bin selbst in Lebensgefahr. Ich muss abfahren. Außerdem hat mich der Gouverneur ja selbst darum gebeten. Vielleicht war mein Schritt übereilt. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Seitdem dieser Drohbrief unter dem Kopfkissen meiner Frau lag, hatte die Familie den Verstand verloren. Jeder Kutscher, jeder Briefträger, jeder Bedienstete war für sie ein Revolutionär, der mit entsicherter Pistole in der Tasche herumlief und nichts anderes zu tun hatte, als mich zu erschießen. Und außerdem, Andrejew, Sie werden mich verstehen. Ich kann in einem Augenblick, da unsere Regierung in einem tödlichen Kampfe mit einer aufkeimenden Revolution liegt, das törichte und aufreizende Gebaren meines Sohnes nicht mehr in meiner Nähe ertragen. Ich brauchte Ruhe. Mein Leben gehört der Regierung, der ich meinen Eid geschworen habe. Und wenn mir die Familie in den Rücken fällt, absichtlich oder unabsichtlich, so muss ich eben für eine gewisse Zeit auf ihre Anwesenheit verzichten. Das ist vielleicht als Vater etwas hart und unverständlich, aber Andrejew, ich bin ja schließlich auch der Vertreter einer Staatsordnung. Ich verstehe Sie vollkommen, Herr Gouverneur. Nun müssen Sie mir aber einen Gefallen tun. Meine Frau schreibt mir da Briefe, dass es in Petersburg noch unruhiger sei als in Kremskoje, dass sie sich Gedanken mache und, Andrejew, ich lasse Sie heute zur Bahn fahren. Sie reisen nach Petersburg, suchen meine Familie auf und erklären, dass jegliche Sorge unbegründet sei. Außerdem wird sich Katja sicher sehr freuen, Sie wiederzusehen. Ich soll fahren, Herr Gouverneur. Am besten sogleich. Sie könnten dann übermorgen wieder zurück sein. Ja. Ja, das hatte ich Ihnen zu sagen. Grüßen Sie bitte meine Familie herzlich von mir und sagen Sie... Naja, aber Sie werden schon die rechten Worte finden. Ich danke Ihnen, Andrejew. Also, bis übermorgen. Jetzt werde ich Kremskoje verlassen. Und der Gouverneur sitzt oben und schreibt mit der linken Hand einen Brief. Habt ihr euch gefreut, dass ich euch Andrejew geschickt habe? Seid ohne Sorge. Wann kommt das J? Bald sind wir wieder zusammen. Herr Gouverneur, das J, das große J. Aber dann darfst du nie mehr sagen, das J, das große J. Ich habe Angst um dich. Je. Sie werden bereits erwartet. Ja, ich weiß es. In der zweiten Etage. Danke. Vergessen Sie nicht das Zeichen. Ah, Genosse Andrejew. Freue mich, dass Sie wieder hier sind. Hat ein bisschen lange gedauert, hm? Bisschen allzu vorsichtig zu Werk gegangen, oder? No, immerhin, gratuliere. Ich danke Ihnen, Genosse Bekow. Das Komitee hätte da einen Auftrag für Sie in Helsingfors. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich glaube, Sie wären der richtige Mann. Wollen Sie? Ich... Was denn, ist Ihnen nicht gut? Was ist Ihnen denn? Haben Sie Zweifel? Ich gehe. Genosse. Ich wusste es.